Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Ich weiß persönlich nicht, woran es liegt, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin in meinem ganzen Leben, doch beziehungsweise einmal, aber da war ich noch deutlich jünger, noch nie Taxi gefahren. Trotzdem habe ich die MyTaxi App installiert, um die es heute geht, aber hätte da wegen dem Neukundengutschein oder ich glaube, das war der Grundkollege Gerrit von ein bisschen apple.de mich damals nicht gefragt, ob ich die MyTaxi-App installiert habe, dann hätte ich sie wahrscheinlich immer noch nicht installiert. Egal, gucken wir uns die App mal an. MyTaxi, die Taxi-App heißt sie. Es geht um die iOS-Variante jetzt. Ich glaube, für Android und ich glaube sogar für Windows Phone gibt's sie auch. Nagelt mich aber nicht fest, guckt im Zweifelsfall im Play Store beziehungsweise im Windows Phone Store, App Store, Dings halt nach. Universal App, gratis die App, Apple Watch App für das iPhone ist möglich, kann ich nicht testen, klar, ich habe ja keine Apple Watch. Größe 25,4 Megabyte und ganz neu oder relativ neu ist die Version 6.0.0. Erfordert iOS 7.0 oder neuer. Ich habe die App, wie gesagt, noch nicht getestet, deswegen lese ich noch einmal die Beschreibung vor. Es ist also mehr eine Vorstellung der App und weniger ein Test. MyTaxi ist die welterste Taxi-App, die es Ihnen ermöglicht, in wenigen Sekunden eine Fahrt zu bestellen. Per iPhone, iPad oder Apple Watch und bargeldlos zu bezahlen. Funktionen Highlights. Bezahlen per App. Machen Sie Ihr Smartphone zur Brieftasche und die Quittung kommt per E-Mail. Live-Anfahrt. Verfolgen Sie, wann das MyTaxi ankommt. Weitere Funktionen. 5-Sterne-Taxi. Die Besten der Besten bestellen. Stammfahrer. Lieblingsfahrer immer wieder bestellen. Taxiradar. Alle MyTaxis in Ihrer Nähe sehen. Live. Fahrpreisrechner. Schon vorab berechnen, was die Fahrt kostet. Mercedes-Benz-Taxi. MyTaxi mit Sternen. Garantiert. Vorbestellung. Bis zu 4 Tage im Voraus reservieren und Minuten genau ankommen. Kontakte übernehmen, Abhol- und Zieladresse direkt aus Ihren Kontakten im Smartphone übernehmen. Wo gibt es MyTaxi? Nutzen Sie MyTaxi in vollem Umfang mit allen Funktionen in über 40 Städten Europas, unter anderem in Deutschland, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart und Lübeck. Und hier wächst die MyTaxi-Flotte noch. Bremen, Dortmund, Dresden, Osnabrück, Mainz und Nürnberg. In Österreich, in Wien und Graz, in Spanien, Barcelona, Madrid, Valencia und Sevilla, Italien, Mailand, Polen, Warschau und Krakau. Datenschutz. Die MyTaxi-App nutzt die Berechtigung Kontakte lesen zur vereinfachten Eingabe der gewünschten Abholadressen. Die Kontaktdaten werden jedoch zu keinem Zeitpunkt an MyTaxi übermittelt. Das Versionsupdate auf 6.0.0 brachte folgende Verbesserungen. Einmal tippen, direkt bestellen. Sofort ist das Neue schnell. Bestellen Sie Ihr MyTaxi jetzt mit nur noch einer Berührung Ihres Fingers. Eine zusätzliche Bestätigung Ihrer Bestellung ist dann nicht mehr erforderlich. Verfeinern Sie Ihre Bestellung außerdem noch komfortabler mit den Bestelloptionen Abholzeit, Bezahlvariante. So sparen Sie zusätzlich Zeit beim Bezahlen per App am Ende Ihrer Fahrt. Da wo ich wohne, Pinneberg, ist ja kein Geheimnis, könnt ihr ja auch im Impressum nachlesen, wenn ihr das wollt, sehe ich genau. Ein MyTaxi. Das ist regelmäßig da. Also in den Großstädten wird man da sicherlich noch besser versorgt sein. Da kann man dann raufgehen, dann kann man halt, was ich vorgelesen habe, es gibt einen Fahrpreisrechner und man kann halt sein Taxi darüber bestellen. Man sieht irgendwie Infos über den Fahrer, wenn ich das richtig gesehen habe, Infos über das Auto und man sieht auch Sekunden genau, Minuten genau, ich weiß es nicht genau, wann der Fahrer denn da ist. Das Ganze macht einen, ja, einen wirklich guten Eindruck. Meiner Meinung nach läuft auf dem iPhone 6 einwandfrei. Und der Gedanke, wenn man jetzt zum Beispiel auch eine Apple Watch hat, über seine Uhr ein Taxi zu bestellen, ist natürlich wirklich cool. Auch, dass man per App irgendwie bezahlen kann, zum Beispiel, wenn man seinen PayPal-Account da hinzugefügt hat, das macht wirklich Spaß, finde ich. Jetzt müsste man nur noch Taxi fahren und die App auch mal nutzen. Trotzdem, für Leute, die an Taxis Interesse haben, denke ich, ist das, und ein Smartphone, ein Tablet, wie auch immer haben, ist das wirklich eine Empfehlung meinerseits. Und ich sage einfach mal eine Download-Empfehlung. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.